Nach der chinesischen Drohung, Taiwan notfalls gewaltsam zurückzuerobern, sind die Beziehungen zwischen Peking und Taipeh auf einen neuen Tiefpunkt gesunken. Auf die Rede von Chinas Staatschef Xi Jinping antwortete die Präsidentin von Taiwan, Tsai Ing-wen, mit der Aussage, dass Taiwan souverän bleiben werde. Auch das Angebot von Xi, Taiwan nach dem Vorbild von Hongkong der Volksrepublik China anzugliedern, lehnte Tsai ab. Zwar hatten sich China und Taiwan 1992 auf die Konsensformel »Ein Land, zwei Systeme« geeinigt, aber dies wird von Peking und Taipeh unterschiedlich ausgelegt, wie Taiwans Präsidentin Tsai erneut unterstrich. Ich muss ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir den Konsens von 1992 nie akzeptiert haben. Die Rede des chinesischen Staatschefs hat unsere Zweifel bestätigt. Taiwan wird niemals ein Land, zwei Systeme akzeptieren. Auch die Mehrheit der taiwanesischen Öffentlichkeit lehnt dies entschieden ab. Das ist der Taiwan-Konsens. Vor 3 Jahren hatten Tsai und ihre Fortschrittspartei DPP die Präsidentenwahl mit dem Versprechen gewonnen, Taiwan als unabhängigen demokratischen Staat zu bewahren. Anders als ihr Amtsvorgänger Ma Ying-jeou setzte Tsai auf mehr Distanz zu China und lehnte jedes Zugeständnis in Sachen Autonomie ab. Darauf setzte China Taiwan an mehreren Fronten unter Druck. 5 der 22 meist kleinen Staaten, die Taiwan offiziell anerkannt haben, wurden gezwungen, die diplomatischen Beziehungen mit Taipeh zu beenden. Internationale Fluglinien und Hotels müssen den Namen Taiwan durch Volksrepublik China ersetzen, wenn sie mit China weiter Geschäfte machen wollen. In der Meeresstraße von Taiwan veranstaltete die chinesische Marine Manöver mit scharfer Munition. Gegen diese Einschüchterungen protestierten im Oktober Zehntausende von Taiwanesen. Vor allem junge Leute fühlen sich nicht als Chinesen, sondern als Taiwanesen. China will Taiwan verschlucken. Sie denken, Taiwan sei ein Teil von China. Aber wir sagen Nein zu China. Wir sollten der internationalen Gemeinschaft jetzt sagen, dass wir ein eigenständiges Land sind und Taiwan heißen wollen. Doch die Unabhängigkeit kann Taiwan nicht erklären, weil dies für China die rote Linie wäre, die einen militärischen Konflikt auslösen könnte. Daher lehnt auch Taiwans Sicherheitspartner USA die Unabhängigkeit ab. Mehr als Waffenverkäufe an Taipeh sind für Washington nicht denkbar. Jedoch scheint Chinas Druck in Taiwan Wirkung zu zeigen. Die Öffentlichkeit ist in ihrer Meinung zunehmend gespalten. Die Kommunalwahlen im November wurden von der regierenden Fortschrittspartei DPP verloren. Darauf musste Präsidentin Tsai den Vorsitz ihrer Partei abgeben.